أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد. Wir haben gestern den Teil von Hadith gemacht und wissen, dass der Sieg mit der Geduld ist oder kommt. Heute machen wir und wissen, dass die Erlösung wa'alam wa anna al-faraja ma'a al-karb. Also, der Hadith ist احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. متى machen wir وأن الفرج مع الكرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. Ibn Rajab rahimahullah sagt, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa anna al-faraja ma'a al-karb wa hadha yashhadu lahu qawluhu azza wa jal wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanitu wa yanshuru rahmatah. Okay, und da ist derjenige, Allah azza wa jal ist derjenige, der Regen hinabsendet, nachdem sie gezweifelt haben. Ja? Nachdem Dürre war und so weiter und so fort, nachdem sie gezweifelt haben, und verbreitet seine Barmherzigkeit. Okay? Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Dachika Rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghayri. Ja? Allah azza wa jal lacht von qunut. Das heißt, wie übersetzt man das? Qunut. Ungeduld geht auch, Verzweiflung. Ja? Allah azza wa jal lacht darüber. Okay. Shura 42, gell? Surah Shura ist welche Nummer? 42. Hab schon. Ich nehme mir über die Übersetzung raus, ist besser. 28. Ups, nicht da. Ich möchte nicht aus meinem Kopf was sagen. 28. Also, und er ist es, der Regen herabkommen lässt, nachdem sie die Hoffnung aufgegeben haben und der seine Barmherzigkeit ausbreitet. Also, es stimmt schon, was wir gesagt haben, inshallah. Also, die Bedeutung ist, Allah Azza wa Jal wundert sich über, wenn seine Diener die Hoffnung aufgeben, wenn sie verzweifeln. Ja? Bei was, wenn kein Regen mehr kommt. Okay? Und dass sie verzweifeln, dass sie aufgeben, das ist irgendwann einmal eine Barmherzigkeit kommt. Obwohl die Zeit seiner Erlösung und seine Barmherzigkeit für seine Diener nahe ist. Deswegen lacht Allah darüber und wundert sich darüber. Okay? Indem er dann das Regen auf sie hinabsendet und ihren Zustand verändert, während sie es nicht spüren. Und Allah Azza wa Jal sagt, فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِهِ لَمُبِلِسِينَ. Das bedeutet, in Surah Rum, Allah ist es, der die Winde sendet, und da wühlen sie die Wolken auf, dann breitet er sie im Himmel aus, wie er will, und macht sie zu Stücken. Dann siehst du den Regen dazwischen hinauskommen, wenn er damit zu seinen Dienern, wenn er will, trifft, freuen sie sich sogleich. Das heißt, wenn Regen kommt, die Leute freuen sich über die Rahma von Allah Azza wa Jal. Aber davor, obwohl sie vorher, bevor es auf sie hinabgesandet wurde, wahrlich ganz verzweifelt waren. Subhanallah. Wenn Dürre ist, wenn kein Regen kommt für eine lange Zeit, die Leute geben die Hoffnung auf. Du siehst sie, sie verlassen ihre Länder. Du siehst sie, sie gehen weg. Du siehst sie, khalas. Du siehst sogar welche, die auf den Tod warten. Setzen sich hin und warten auf den Tod, verzweifeln, haben jede Hoffnung aufgegeben. Und sie glauben, es gibt nie wieder eine Barmherzigkeit. Wenn aber der Regen kommt, freuen sie sich. Ja? Und vergessen überhaupt die Verzweiflung, in der sie waren. Subhanallah. Okay, und so fangen wir hier ist eine kleine Sache, an der ich gedacht habe, als ich im Gefängnis war. Subhanallah, als ich vom Gefängnis rausgekommen bin. Subhanallah, wenn der Diener, wenn die Erlösung von Allah Azza wa Jal kommt, obwohl er vorher verzweifelt hat, mitten dieser Freude der Erlösung vergisst der Diener, Allah Azza wa Jal um Vergebung zu bitten wegen seiner Verzweiflung. Wie oft hast du Allah Azza wa Jal, Allahs Barmherzigkeit aufgegeben, die Hoffnung darauf aufgegeben? Wie oft hast du verzweifelt oder gezweifelt, verzweifelt oder warst du verzweifelt? Wie oft? Und dann kommt die Erlösung von wem? Von Allah Azza wa Jal. Er hat es dir gegeben, so wie er es von dir ferngehalten hat. Ja? Und inmitten dieser Freude, die Menschen freuen sich so, als wäre das ihre Erlösung. Als hätte er selber diese Erlösung beigeschafft. Ja? Obwohl im Endeffekt diese Erlösung von Allah Azza wa Jal kommt. Und da, wie viele Diener, denkt er an erster Stelle an Sujud Shukr. Ja? Dass er sich niederwerft vor Allah Azza wa Jal aus Dankbarkeit. Oder dass er Allah Azza wa Jal um Vergebung bittet, wegen seiner Verzweiflung. Das gleiche ist auch die Bedeutung, hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna. Okay, so at Yusuf. Allah Azza wa Jalla sagt, so bis die Gesandten aufgegeben haben. Was haben sie aufgegeben? Die Hoffnung aufgegeben, dass ihre Völker jemals Muslime werden. Und die Völker dachten, dass die Gesandten sie angelogen haben, dass das, was sie ihnen angedroht haben, nicht passieren wird, kam unser Sieg für sie. Okay? Und Allah Azza wa Jalla sagt auch, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Allah inna nasrullahi qarib. So dass der Gesandte und die Gläubigen mit ihm sagen, wann kommt denn Allahs Sieg denn endlich? Ja? Das ist schon nahe an der Verzweiflung. Ja? Wahrlich, Allahs Sieg ist nahe. Und da sagte auch, Erzählung von Jakob, alaihissalam, als er sagte, يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. Ah, schau, das sind die weisen Worte von dem Propheten alaihissalam. Jakob alaihissalam, wir kennen alle die Geschichte, wo er den zweiten Sohn verloren hat oder dachte, dass er ihn verloren hat. Yusuf hat ihn bei sich zurückgehalten. Er sagt, oh meine Söhne, geht und sucht nach Yusuf und seinem Bruder. Und was? Verzweifelt nicht von Allahs Barmherzigkeit. Gibt Allahs Barmherzigkeit nicht auf. Jetzt kommt er und redet noch immer von Yusuf und hat ihn nicht aufgegeben. Nach Jahren, wir wissen, Yusuf a.s. war wie lange im Gefängnis? 7 Jahre im Gefängnis. Und davor war er in Beitul Aziz und Jahre vergingen. Über 10 Jahre wahrscheinlich oder mehr. Ja. Viel, viel mehr. Yusuf a.s. wurde gefunden. Dann kam er 7 Jahre ins Gefängnis. Dann wurde er Herrscher. Und dann hat er seinen Bruder zurückgehalten. Und Jakob sagt, geht und sucht nach Yusuf. Wer würde nach über 10 Jahren nach etwas suchen? Naja, war Kind, also in der Brunnen. Ja. War Kind. Ja, nee, sagen wir 10 Jahre, sagen wir 15 Jahre. Ja? Und sagen wir nur die 7 Jahre, sagen wir 1 Jahr. Wer sucht von uns nach einer Sache nach einem Jahr? Oder sogar nach einer Woche? Aber er hat Allahs Barmherzigkeit nicht aufgegeben. Ja? Subhanallah. Und nachdem Allah Azza wa Jal das von Ya'qub a.s. erzählt hat, hat er dann die Geschichte erzählt, wie sie alle sich vereint haben und versammelt haben. Nach langer Zeit. Okay? Und wie oft hat Allah Azza wa Jal von Geschichten erzählt, wie er die Bedrängnisse und Kummer seiner Propheten erlöst hat. Als die Kummer so weit war, dass es schon nicht mehr jeder fast die Hoffnung aufgegeben hat. So wie zum Beispiel, wie er Nuh und diejenigen, die mit ihm waren, im Schiff errettet hat. Und so wie er Ibrahim a.s. vom Feuer errettet hat. Ja? Und so wie er seinen Sohn, den er befohlen hat, dass er ihn schlachten soll, gerettet hat, indem er ihm ein Opfer geschickt hat. Und so wie er Musa und sein Volk vom Meer gerettet hat und ihren Feind ertrinken lässt, gelassen hat. Und die Geschichte von Ayyub und Yunus und die Geschichten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Feinden und wie er sie gerettet, so wie seine Geschichte in der Höhle, auch bei der Auswanderung und Yawm Badr, die Schlacht von Badr und Yawm Uhud und Yawm Al-Ahzab und Yawm Hunayn und so weiter und so fort. All dies sind Geschichten, die zeigen, dass Allah Azza wa Jal derjenige ist, der seine Barmherzigkeit kommt. Seine Barmherzigkeit kommt. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass alles, was den Mu'min trifft, was Gutes für ihn ist. Entweder trifft ihn was Schlechtes oder was Hartes, dann ist er geduldig, dann ist es gut für ihn. Oder es trifft ihm was Schönes, Ni'ma, dann ist er dankbar, dann ist es gut für ihn. Verstanden? Und die Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ أو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Das ist genau das gleiche wie Allah Azza wa Jal, wo er sagt, die gleiche Aussage von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, oder übernommen von der Aussage Allahs, wo er sagt, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرَ. Okay, Surat al-Talaq. Und die Aussage von Allah Azza wa Jal, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ Yusran, inna ma'al usri yusra. Allah Azza wa Jal bestätigt das zweimal. Mit der Schwierigkeit kommt Erleichterung. Mit der Schwierigkeit kommt Erleichterung. Allah Azza wa Jal nannte eine Schwierigkeit und zwei Erleichterungen. Kennt ihr das oder nicht? Allah Azza wa Jal hat hier die Schwierigkeit, Al-Usr, bestimmt genannt. So ist das eine. Und die Erleichterung nannte er unbestimmt. So ist das zweimal genannt, dann zwei. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ مِسْرَيْنِ. Eine Schwierigkeit wird zwei Erleichterungen nicht besiegen. Verstanden? Al-Bazzar überlieferte in seinem Musnad und Ibn Abi Hatim, und der Wortlaut ist für ihn, von Hadith von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, لَوْ جَاءَ الْعُسْرُ فَدَخْلَ هَذَا الْجَحْرُ لجاء اليسر حتى يخرج عليه فيخرجه. الله أكبر. فأنزل الله عز وجل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم sagt, wenn die Schwierigkeit kommt und einen kleinen Loch reingeht, dann käme die Erleichterung und würde da auch reingehen, damit sie ihn von dort vertreibt. Dann hat Allah عز وجل diesen Vers hinabgesandt, subhanallah. Alaykum salam wa rahmatullah. Okay. Und Ibn Jarir und andere überlieferten von Hadith von Hassan Mursal, dass er gesagt hat, von Hadith Mursal, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das, was ich euch vorhin gesagt habe, لن يغلب عسرا Yusra'in. Eine Schwierigkeit wie zwei Erleichterungen nicht besiegen. Und Ibn Abi Dunya überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, لو أن العسرة, okay, das, was wir vorhin gesagt haben, wenn die Schwierigkeit irgendwo reinkäme, in ein Loch, dann käme die Erleichterung, damit sie mit ihm reingeht. Okay? Dann sagte er, Allah Azza wa Jalla sagte, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Und Abu Ubaida, es gab Abu Ubaida, in al-Jarrah radiallahu anhu, gab es eine Schwierigkeit für ihn. Er wurde belagert. Dann schrieb Umar radiallahu anhu für ihn, an ihm, und sagte, مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Also Abu Ubaida war mit seiner Armee, er war irgendwo dort und er hat Schwierigkeiten gehabt, er war belagert oder was auch immer. Dann schrieb Umar radiallahu anhu für ihn, er sagte, wie auch immer eine Schwierigkeit und eine Herde abkommt, gibt Allah danach eine Erlösung. Und eine Schwierigkeit wird zwei Erlösungen oder zwei Erleichterungen nicht besiegen. Und Allah Azza wa Jalla sagt, o ihr, die ihr glaubt, geduldigt und hartet in Geduld aus, und bleibt geduldig oder standhaft und fürchtet Allah, damit ihr erfolgreich seid. Dann sagt er, وَمِنْ لَطَائِفِ أَسْرَارِ اِقْتِرَانِ الْفَرَجِ بِالْكَرْبِ وَالْيُسْرِ بِالْعُسْرِ أَنَّ الْكَرْبَ إِذَا اشْتَدَّ وَعَظُمَ وَتَنَاهَى وَحَصَلَ لِلْعَبْدِ الْإِيَاسِ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَةِ الْمَخْلُقِينَ وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وهذا هو حقيقة التوكل على الله وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Das heißt, von den schönen Sachen, von den schönen Geheimnissen dieser Verbindung, dieser Bindung der Erlösung mit der Bedrängnis und der Schwierigkeit mit der Erleichterung ist, wenn die Bedrängnis kommt und hart wird, unerträglich dann wird, und der Diener schon aufgegeben hat, dass diese Bedrängnis wegkommt von seitens der Geschöpfen, dass irgendein Geschöpf ihm dabei hilft, dass das oder von ihm diese Bedrängnis beseitigt, dann hängt sein Herz an Allah Azza wa Jalla alleine. Das ist von den Geheimnissen. Warum gibt es Bedrängnis? Und warum gibt es Schwierigkeiten? Damit du lernst, dass dein Herz an dem nur hängt, Malik, subhanahu wa ta'ala. Dann hängt dein Herz an Allah Azza wa Jal alleine. Und das ist wirklich At-Tawakkul. Dann vertraust du an wem nur? An Allah. Und das kann ich euch bestätigen. Yani im Gefängnis zum Beispiel. Khalas. Die Tür ist gesperrt, du hast niemanden mehr. Weder Vater, noch Mutter, noch Frau, noch Kinder. Gar nichts. Niemand kann dir helfen. Die ganze Welt hat sich gegen dich verscharrt. Khalas. Wisst ihr, der Dua da ist richtiger Ikhlas. Da gibt es keine ein bisschen Ria oder. Nein, da gibt es Ikhlas in Dua und da vertraust du tatsächlich nur auf Allah Azza wa Jalla. Subhanahu wa ta'ala. Und das ist von den größten Asbab, Gründe, für die Allah Azza wa Jalla dann antwortet und erfüllt den Dua. Denn Allah Azza wa Jalla genügt, wer auf ihn vertraut. Wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, und wer auf Allah vertraut, den genügt er. Okay? Okay. وروى آدم بن أبي إياس في تفسيره بإسناده عن محمد بن إسحاق قال جاء مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسر ابني عوف أوكي فقال له أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فأتاه الرسول فأخبره فأكب عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا من شدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فأقبل فإذا هو بسرح القوم الذي كانوا قد شدوه فصاح بهم فأتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه وأسوتاه وسوأتاه وعوف كئيب يألم ما هو فيه من القد فاستبق الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بإبلك وما كنت صانعا بإبلك ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Das ist eine Geschichte, die wir schon am Anfang dieser Durus kurz erzählt haben, aber hier ist noch mehr Details. Malik al-Ashja'i kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hat gesagt, mein Sohn Auf wurde gefangen genommen. Dann hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, schicke ihm eine Nachricht und sage ihm, er soll sehr oft sagen, was? La hawla wa la quwwata illa billah. Sag ihm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam befiehlt dir, sag immer wieder, oft, la hawla wa la quwwata illa billah. Kein Verändern von Zustand zu Zustand und keine Kraft dazu, außer durch Allah. Das ist die Bedeutung von la hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Und sie hatten ihn ganz fest gebunden. Ja? Dann hat er es oft gesagt, subhanallah, dann sind die Fesseln von ihm gefallen. Dann ist er rausgegangen, auf einmal ist da ein Kamel. Dann ist er drauf gestiegen. Als er dann rausgegangen ist in den Hof von diesen Leuten, die ihn gefangen genommen haben, hat er geschrien. Ja? Diesen Hof, wo die Tiere von innen sind, wo die Pferde sind, wo die Tiere sind, hat er geschrien. So war ein Durcheinander unter die Tiere und sie folgten alle was? Diesen einen Tier, auf dem er reitet. Ja, diesen einen Kamel. Und dann reitet er nach Richtung wo? Nach Hause mit all diesen Tieren. Mit all diesen Kamele und Pferde. Und dann sagt, als sein Vater gehört hat, Tiere kommen, Reiter kommen, er hat gesagt, Wallahi, das ist Auf, das ist mein Sohn. Ja? Auf jeden Fall, auf einmal, kurz, lange Geschichte, kurz zu sehen, auf einmal machen sie die Tür auf, auf sein Sohn, ja, sein ganzer Hof war dann voll mit Tieren, mit Reittieren, und sein Sohn kam auch zurück. Ja? Hat Ghanima gemacht, mashallah. Auf jeden Fall, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, mach damit, was du willst. Okay? Und was du mit deinen Tieren, ja, machen würdest. Und Allah azza wa jal hat hinabgesandet, und wer Allah azza wa jal fürchtet, den gibt er einen Ausweg und gibt den Gaben, von wo er nicht denkt. Und wer auf Allah vertraut, dann genügt er ihm. قال الفضيل لو يئست من الخلق لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. الله أكبر. Sagt, wenn du alle Geschöpfe aufgibst, so dass du nichts mehr von ihnen willst, dann würde dir dein Herr alles geben, was du willst. Und Ibrahim ibn Adham überlieferte oder sagte oder erzählte von einigen, dass er sagte, ما سأل السائلون مسألة هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله. قال يعني بذلك التفويض إلى الله عز وجل. Es gibt nichts, was man fragt, besser als man sagt, was ما شاء الله عز وجل. Warum? Das meint, dass ich alle Sachen bin, überlasse Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سعيد بن سالم القداح بلغني أن موسى عليه السلام كانت له إلى الله حاجة فطلبها فأبطأت عليه أو فأبطأت عليه فقال ما شاء الله فإذا حاجته بين يديه فعجب فأوحى الله إليه أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت من الحوائج. Also sind überliefert, dass Musa عليه السلام etwas von Allah عز وجل verlangt hat, Allah عز وجل um etwas gebeten hat. Ja? Er hat darum gebeten, doch yani, es war langsam, yani, es hat lange gedauert und es kam noch immer nichts für ihn. Dann sagte er, Masha'Allah. Dann auf einmal war das, was er verlangt hat, zwischen seine Hände. Ja? Dann hat er sich gewundert. Yani, da er hat dann das bekommen, was er wollte. Hat er sich gewundert. Dann hat Allah also zu ihm offenbart, hast du nicht gewusst, dass deine Aussage, Masha'Allah, das Erfolgreichste ist, was du gefragt hast? Ach, anjahu ma talabta min al-hawa'ij. Wa aydan, fa inna al-mu'mina idha istata'a al-faraj wa aysa minhu بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة فرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خيرا لأجبت وهذا اللوم أحب إلى الله عز وجل من كثير من الطاعات. أيوة. Sagt der Mu'min, wenn die Erlösung langsam wurde, يعني es kommt nicht, ha? Was passiert dann? Ja, und er hat aufgegeben, oder er hat ja gezweifelt, dass die, oder aufgegeben, dass überhaupt eine Erlösung kommt. Nachdem er oft Dua gemacht hat und Allah Azza wa Jal angefleht hat, was macht der Mu'min? Er kehrt zu sich selber zurück und tadelt sich selber. Sagt, von dir, oh Nafs, das war meine Schwachstelle, du bist meine Schwachstelle, deswegen hat mir Allah Azza wa Jal nicht erfüllt. Und das, das genau ist lieber bei Allah als sein Dua vorher. Verstanden? Das ist lieber bei Allah. Warum? Weil das ist die höchste oder eine der höchsten Formen der Taube. Okay? فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من الملأ. Weil wenn er sich so selber tadelt, ja, wenn er sich so selber tadelt, dann erniedrigt er sich und bricht er sich vor seinem Herrn. Ja, und er gibt zu, ja, und er gibt zu, dass er das verdient hat, was auf ihm gekommen ist von der Heimsuchung. Konzentration bitte. Okay? Verstanden? Oder soll ich wiederholen? Okay. Dieser Zustand, wenn er sich selber tadelt und seine Nafs selber tadelt, das Was passiert da? Er bricht sich vor seinem Herrn, erniedrigt sich, demütigt sich. Ja? Und er gibt zu, ja, dass er verdient hat, was mit ihm passiert ist, von der Prüfung und Heimsuchung. Okay? Und dass er es nicht verdient, dass sein Dua geantwortet wird. Deswegen, wenn er dann ist ganz schnell die Erlösung und die Antwort des Dua und die Erlösung und Aufhebung der Bedrängnis von ihm. Denn Allah Ta'ala, فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله Denn Allah عز وجل ist bei denjenigen, dessen Herzen für ihn gebrochen werden. Heute wird der Herz gebrochen wegen einem Mädchen. Stimmt oder nicht, das Herz gebrochen wegen einem Mädchen? Heute wird sogar das Herz gebrochen wegen einem Hund, weil er also gelangt. Busch, sein Hund ist gestorben, sein Herz war gebrochen. Möge Allah also sein Herz noch mehr brechen und brechen, bis er vernichtet wird. Ich weiß nicht, er soll sagen, der Hund von Busch ist gestorben, aber der lebt ja noch. Allah muss da. Ja, Allah. Ich kannte einmal einen, subhanallah, der irgendeine von der Straße hat mit ihm Schluss gemacht. Was er mit sich alles getan hat. Der war sehr erfolgreich in der Schule. Er hat sehr gut gelernt und so. Sportverein, dies, jenes, das. Ja? Nach einer Zeit sehe ich ihn drogensüchtig. Kaputt am Ende. Weil er ein Mädchen mit ihm Schluss gemacht hat. Und was für ein Mädchen. Ja? Eine, A'udhu Billah, ja? Die hat ihr Bett wahrscheinlich in der Woche 20 Mal geteilt. Verstanden? Ja, die eine schmutzige Frau. Wirklich, yani, die war dafür bekannt in der ganzen Schule. Und der Mann hat sich, mein Herz ist gebrochen. Aude, bitte. Okay. Qala wa Allah ta'abbada rajulun zamana thumma badat lahu ila Allahi haja fasama 70 sabta يأكل في كل سبت 11 تمرة ثم سأل الله حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه فقال منك أتيت ولو كان فيك خير أعطيت حاجتك فنزل إليه عند ذلك ملك فقال له يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك وخرجه من أبي الدنيا. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Wahab sagt, ein Mann hat eine Zeit lang, eine lange Zeit, Zaman, ja, Allah Azzawajal angebetet. Dann hat er eine Bedürftigkeit gehabt für Allah Azzawajal. Bevor er Allah Azzawajal gebeten hat, hat er 70 Samstage, ja, gefastet. Ob damit gemeint ist, aufpassen, ob damit gemeint ist, nur 70 Samstage oder 70 Wochen, Allahu A'lam. Okay? Okay? Auf jeden Fall. In jedem Samstag, nein, es ist gemeint, Allahu A'lam, es ist hier gemeint, jeden Samstag. Okay? Wahrscheinlich ist er von Bani Israel gewesen. Auf jeden Fall, jeden Samstag isst er nur 11 Datteln. Okay? Bevor er den Dua macht, er bereitet sich so vor, bei Allah für den Dua. Und das ist auch von Adab Dua. Ja, wenn du zum Beispiel willst, dass Allah dir was erfüllt, bevor du Dua machst, das hat doch wie den Dua zum Beispiel. Ja, bete zur Raka. Mach was ja, Gutes. Dann hat er Allah um seine Bedürftigkeit und das, was er benötigt hat, gebeten und er hat es nicht bekommen. Dann hat er sich dann ist er zu sich selber zurückgekehrt, zu seinem Nafs und sagte, von dir bin ich gekommen. Von dir wurde ich getroffen. Und wäre in dir was Gutes, würdest du das, was du benötigst, bekommen. Dann kam zu ihm ein Engel und sagte zu ihm, O Sohn von Adam, diese Stunde von dir ist besser als die ganze Ibadah von dir, die vorher war. Und Allah Azzawajal hat deine Bedürftigkeit erfüllt, überliefert von Ibn Abi Dunya. Okay? طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم dass er uns und euch von denjenigen sein lässt, die auf ihm nur alleine vertrauen. Und ich bitte ihm, dass er die Bedrängnisse und Kummer und Notstände von uns und von unseren Geschwistern und von unseren Gefangenen befreit, inshallah, und aufhebt, inshallah, Allahumma sallam. Und ich bitte Allah, dass er von uns und euch annimmt. Das ist das Ende des Hadithes. Und wir machen, inshallah, ab morgen weiter. Wir fangen dann mit dem ersten Hadith. Das war Hadith Nummer 19. Wir haben uns dazu entschieden, das gesamte Buch durchzumachen. Okay, 50 Hadith. Okay, das heißt, wir fangen dann ab morgen, inshallah, mit dem ersten Hadith. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka, wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum. Ich lese mit Kamila, wa jazakumullahu khairan, wa zawajakum huram. Nein, das Problem ist, halber Raum ist Schwestern. Wenn ich sage, huram, das Problem ist. 20. Ich höre, dass sie eine von anderen, wenn ich irgendeine andere will, dass ich vielleicht zum Beispiel an dem Tag fasse. Es ist auf jeden Fall von Adab und es ist auch yani, von der Art der Propheten und Sahaba und so weiter. Wenn sie was Gutes gemacht, wenn sie was gebraucht haben von Allah Azzawajal, dann haben sie was, dazu, was vorher gemacht. Yuqaddimu li du'a'i, ja? Dass er zum Beispiel gespendet hat, dass er zum Beispiel jemanden gefüttert, yani, was zum Essen gegeben hat, dass er gebetet hat, Qiyam al-Layl oder so, bevor er sein Dua macht, dann wird das eher angenommen, es ist auch von Adab gegenüber Allah Azzawajal. Nicht, ah Allah, ich will das und das und das und das und das. Ha? Nein, zuerst Adab mit Allah Azzawajal haben. Barakallahu fikum.